Wir befinden uns im Jahre 50 vor Christus. Ganz Gallien ist von den Römern besetzt. Ganz Gallien? Nein. Ein von unbeugsamen Galliern besetztes Dorf hört nicht auf, den Eindringlingen Widerstand zu leisten. Und das Leben ist nicht leicht für die römischen Legionäre, die als Besatzung in den befestigten Lagern Barbarorum, Aquarium, Laudanum und Kleinbonum leben. Aber auch in dem kleinen, unbeugsamen Dorf ist das Leben nicht immer leicht. Gerade bahnt sich ein Streit an. Ein Streit mit ungeahnten Folgen. Warum darf ich nicht mitspielen? Hast du schon mal gesehen, dass ein Mädchen gegen Cäsars Legion gekämpft hat? Und außerdem heulen Mädchen sowieso die ganze Zeit. Oh, das ist überhaupt nicht wahr! Siehste, und schon geht das Geplärre los. Was ist denn, meine Kleine? Was hast du, Lausebengel, mit meiner Kleinen gemacht, was? Aha, jetzt bin ich mal wieder an allem schuld. Immer dasselbe. Kein Wunder, wenn schon der Vater das ganze Dorf mit seinem vergammelten Fisch vergiftet. Ah, Madame, wenn ich euer Gatte wäre, ich würde... Würdest du was? Gut, einverstanden. Du kannst mitspielen. Nee, jetzt mach ich nicht. Oh, diese Weiber, mit denen hat man nur Ärger. Wenige Tage später. Los, Kinder, die Pause ist um. Ach, wieder auf den Schulplatz. Trupadix! Ja, bitte? Wir haben beschlossen, unsere Kinder aus dieser Schule herauszuziehen. Sie haben da zu schlechten Umgang. Und außerdem wird auf unser Ersuchen hin eine Erzieherin aus Lutetia ihre Ausbildung in die Hand nehmen. Ja, vor allem ihre musikalische. Darf ich euch vielleicht daran erinnern, dass allein Druiden und Barden die Lehrbefugnis haben? Na und? Es gibt doch auch Bardinnen, oder? Nein, Madame. Bardinnen gibt es nicht, höchstens Bardamen. Und ihr wisst auch, was ihr seid? Aber Madame, etwas mehr benimmt. Also... Endlich ein bisschen Animation. Leicht reizbar, der Barde. Was hat er denn? Beim geringsten Ton zieht man mir eins über. Und dann ersetzt man mich noch durch eine Fremde. Jetzt reicht's. Ich verlasse das Dorf. Der spinnt, der. Aber Trupadix, er blickt wirklich so drein, als wollte er uns verlassen. Obelix, Obelix, ich werde Majestix unseren Chef verständigen. Ja, schön. Aber wenn uns die alte Leier auf den Geist geht? Asterix stürmt die Hütte von Majestix, der gerade Besuch vom Druiden Miraculix hat. Oh, Majestix, unser Chef. Der Trupadix will uns wegen eines weiblichen Barden verlassen. Sieh an, er ist verliebt. Nein, aber er ist sauer, dass man ihn absägen will zugunsten einer Frau, die nicht aus dem Dorf ist. Ach was, ich habe Vertrauen zu uns. Wir barbieren diese Barden so über den Löffel, dass sie sich schnell wieder verzieht. Einstweilen müssen wir Trupadix umstimmen, hier zu bleiben. Wenn er nicht gerade singt, ist er ein angenehmer Zeitgenosse. Kommt! Schnell trommelt Majestix alle zusammen. Das ganze Dorf bittet dich, uns nicht zu verlassen, Trupadix. Leb wohl, undankbares Volk. Trupadix, um dir unsere Freundschaft zu beweisen, sind wir sogar bereit, dich singen zu lassen. Nein, du bringst mich nicht zum Singen. Du nicht. Aber wo willst du denn hin, Trupadix? Ich suche Zuflucht in meiner kleinen Aufsteige drüben im Wald, wo ich über den Undank der Menschen meditieren kann. Leb wohl! Es ist traurig, mit anzusehen, wie unser Barde das Dorf verlässt. Dein Wort enttäuscht das Ohr, Asterix. Selbst wenn es nicht immer die Besten sind, die gehen. Ist das hier das Dorf der Verrückten? Es sind auch nicht immer die Besten, die kommen, könnte man meinen. Wie soll ich das verstehen? Obelix! Psst. Madame, ich bin der Chef in diesem Dorf und wünsche, dass ihr eure Ausdrucksweise mäßigt. Ich bitte um Verzeihung, aber unter dieser Vokabel hat man mir Ablutetia in Jägermansio den Weg zu eurem Oppidum gewiesen. Gibt's da Wildschweine? Obelix! Aber... Sei ruhig, Obelix. Ihr seid also, wie sagt man denn, die Barde, die Bardin, ne? Der Barde. Ich heiße Maestria. Verzeiht. Sagt dem dicken Spinner da, er soll mit dem blöden Gekicher aufhören, sonst werde ich laut. Die spinnen die Leute aus Lutetia. Ihr müsst meinen Freund entschuldigen. Das ist das erste Mal, dass er eine Gallierin in Hosen sieht. Ignoranten. Ja, ist das komisch. Heutzutage trägt die Lutetierin eben Hosen aus diesem Zinsstoff, der aus dem Orient kommt. Ja, na, warum denn nicht? Oh, alle Fälle hat die Frau geschmackt. Seht ihr, er wollte nur galant sein, Madame Barde. Was denn, Asterix? Man muss mit der Zeit gehen. Eben, eben. Die berühmte gallische Galanterie. Was meint er? Er meinte Liebenswürdigkeit. Verstehst du? Liebenswürdigkeit. Na, du Vollschlanker. Schauen wir doch mal, ob du in Arithmetik ebenso schlau bist wie in Galanterie. Sag mir mal das Dreier einmal eins auf. Ja, aber ich weiß doch gar nicht, wie sowas geht. Das macht nichts. Das habe ich mir gedacht. Morgen will ich dich bei mir im Unterricht sehen. Kapiert? Kapiert, ja. Da haben wir nicht mehr den gleichen Geschmack. Obelix, ich bitte dich, verkomplizier die Lage nicht. Von den anderen Bewohnern des Dorfes wird der neue Barde schon sehnsüchtig erwartet. Da kommt sie. Liebe Madame, wir haben ja so auf euch gewartet. Ich bin Gute Miene, die Frau des Chefs. Und das hier sind Madame Palainix. Guten Tag. Madame Automatix und Madame Beatrix. Hallo. Nennt mich einfach Maestria. Heute Abend geben wir euch zu Ehren einen kleinen Empfang, um unseren neuen Barden den Dorfbewohnern vorzustellen. Ihr werdet sehen, sie sind ein bisschen großschnäuzig, aber dafür lustig und sympathisch. Ich weiß, das habe ich bereits schätzen gelernt. Und wo ist meine Dienstwohnung? Eure Dienstwohnung? Ah ja, natürlich. Warum nicht die Hütte von Trubadix nehmen, wo er doch weg ist? Das ist des Sängers Fluch. Genau. Wir geleiten euch hin. Ihr müsst erschöpft sein. Nach dem langen Fußmarsch. Ja, Karrenstopp ist nichts für mich. Da weiß man nie, an wen man gerät. Da ist es. Ah. Ein bisschen hoch. Aber dafür ist die Luft rein. Ja, originell. Wenig später in der Hütte des Chefs. Ein Empfang zu Ehren von diesem Barden? Pff, was für eine Idee! Aha! Da haben wir endlich mal eine Person von Stand und guter Erziehung zu Gast. Und schon fühlt sich Monsieur nicht wohl in seiner Haut. Monsieur zieht natürlich den Umgang mit diesen flegelhaften, ungebildeten Pilpasen vor, die ihn zum Chef gewählt haben. Aber ich bitte dich, Minchen. Hör auf, mich Minchen zu nennen. Das ist albern und vulgär. Wo ist dein Amtsschild? Och, mein einer Träger hat einen moralischen Platten und dem anderen geht bei meinem Gewicht einfach die Luft aus. Immer in den entscheidenden Momenten haben wir eine Schildpanne. Ich glaube, ich brauche mal einen Reservetrainer. Komm jetzt. Ach, also ich hätte ja nicht gedacht, dass es weibliche Barden gibt. Wir treten in das moderne Zeitalter der Antike ein, wo sich vieles verändern können wird, Asterix. So wird die Frau mit Fug und Recht dem Manne gleichberechtigt werden, mit Bedürfnissen und Ansprüchen, die ihr bisher ungerechterweise versagt waren. Da könnte es also auch weibliche Druiden geben. Na, Asterix, mach keine Witze. Und Lucretia, liebe Maestria, auch bitte erzählt uns Neues von der fernen Hauptstadt, wie man sie nennt. Wie ist die Sommermode in diesem Jahr? Oh, das ist im Augenblick noch alles Zukunftsmusik. Ach, übrigens, meint ihr, dass diese Jeans meine Figur auch richtig betonen? Ein Lied, ein Lied! Och, ein Lied! Liebe Maestria, ihr müsst uns eine eurer Oden vortragen. Tja, also, ich fühle mich nicht recht disponiert heute Abend. Oh. Das erlebe ich wirklich zum ersten Mal, dass sich ein Barde zum Singen auffordern lässt. Gut, da ihr darauf besteht, will ich mein Begleitinstrument holen gehen. Na, wer sagt's denn? Die Harfe und der Kanonix. Das ist alles out. Nur Schlaginstrumente sind in der Lage, das lyrische Moment der modernen Dichtung zu transzendieren. Hört gut zu. Ja. Das macht die Lutetia Luft, Luft, Luft. Das macht die Lutetia Duft, Duft, Duft. Bitte, meine Herren, wo bleibt eure gute Erziehung? Banausen! Was seid ihr nur kulturlos? Ach, achtet nicht auf sie. Das war sehr interessant, wisst ihr. Ich weiß. Ich frag mich nur, wie ihr diese rückständigen Barbaren ertragen könnt. Ach, die sind spatzsüchtig, aber nicht echt boshaft. Kommt alle morgen nach dem Schulunterricht zu mir. Ja. Ich werde euch erklären, wie die Stellung der Frau für die Gallierin von heute sein sollte. Oh ja, oh ja. Die Nacht bringt dem gallischen Dorf Ruhe und Frieden, einzig gestört vom Schnarchen des Hahns, der immer noch Polypen hat. Doch dann... Das ist mir eine schöne Person, Verstand und gute Erziehung. Na und? Die Inspiration schlägt keine Stunde. Der einzige Unterschied zu Trubadix besteht darin, dass es nicht regnet. Die kleine grüne Hütte sitzt auf ihrem Baum. Ich stehe in ihrer Mitte. Hey, was soll denn das? Ah! Ich höre doch alles auf. Wer fällt da einfach meinen Wohnbaum? Was ist denn hier passiert? Alles in Trümmern. Komm, Igelfix! Am nächsten Morgen dann, als die Schule beginnt, hat Obelix sich extra in die letzte Reihe gesetzt. Aber... Obelix, Tiere sind im Unterricht verboten. Ruhe! Im Klassenraum hat sich kein Tier zu befinden. Ja, warum denn nicht? Idefix kann alles Mögliche finden. Man muss ihm nur den Auftrag geben, ja. Ich habe gesagt, keine Tiere im Unterricht. Wer hier sagt Ihnen? Idefix! Idefix! Bei Fuß am Galli! Idefix, du bist ganz schön ungezogen. Und das? Was ist das denn? Hä? Stell dich nicht blöd. Der Sack über deiner Schulter. Na ja, die Butterbrote für mich und Idefix. Ist das verboten? Ruhe! Und jetzt sagen wir alle das Fünfe einmal eins auf. Los, alle zusammen. Einmal fünf ist fünf. Zweimal fünf ist zehn. Dreimal fünf ist... Fräulein, Obelix will mein Schweineriegel essen. Ach, es ist nur, weil Idefix und ich schon unsere Butterbrote aufgegessen haben. Pfui, zur Strafe gravierst du mir 100-mal, ich soll nicht verzehren meines nächsten Sachen. Oh, schon gut, ich hab verstanden. Komm, Idefix, dabei hätten die hier einen mit ein bisschen Grips bringen können. just in diesem Augenblick in Rom. Nun, Claudius Nimbus, wie weit bist du mit deiner Super-Spezial-Centurie, die du ausheben wolltest? Sie ist fix und fertig, O Cäsar. Speziell trainiert für die Sondermission. Sie wartet nur noch auf deinen Befehl zum Einschiffen. Ich will keinen Zeichen bei dieser Operation, verstanden? Nicht einen. Sämtliche Vorsichtsmaßnahmen werden getroffen. Ich schwöre es dir, O Cäsar. Wenn man von ihrer Existenz erführe, wäre ich die Beute meiner Feinde im Senat und das Gespött von ganz Rom. Also sei auf der Hut, Nimbus. Und so segelt ein römisches Schiff, beladen mit einer geheimnisvollen Zenturie, in Richtung Gallien. In dem kleinen, von unbeugsamen Galliern bevölkerten Dorf hat inzwischen eine andere Unterrichtsstunde begonnen. Das sind Hosen von meinem Mann. Da genügen ein paar Abwehr. Gallierinnen, Schwestern, bäumt euch gegen eure Fesseln auf. Flieht der Sklaverei und schließt die Reihen derer, die Nein sagen zu der Tyrannei der Männer. Was ist denn das für ein Lärm? Obelix, du bist ja immer noch da. Aber Claro! Hör jetzt auf zu gravieren. Du kannst gehen. Jetzt schon? Na los. Wohin denn? Raus, hab ich gesagt. Hier, weg. Komm. Ach, was? Die Geheimniskrämerei von denen ist uns wurscht, was ihr wisst. Wir haben ja schließlich auch unsere kleinen Geheimnisse. Oh, du kommst gerade recht, Obelix. Die Wildschweine sind aufgetragen. Zu Tisch, zu Tisch. Auf ein. Na, wie war's in der Schule? Also, wenn das so weitergeht, könnte die Geschichte böse enden. Und eine Geschichte, die böse endet, ist am Ende eine Geschichte ohne Wildschwein. Und ich will am Ende Wildschwein. Ah, fang erst mal mit diesem hier an. Also, ich finde es saumäßig gut. Und diese Maestria mit ihren Abendkursen für die Dorffrauen. Also, ich finde das ja gar nicht übel. Ach was, die ist doch nicht richtig. Spinnt. Ja, aber gegen Abendkurse kann man doch nichts haben, oder? Wir haben was dagegen. Was, ihr fix? Ja, bloß jetzt damit. Gleich nach dem Essen macht Asterix mit Miraculix einen Spaziergang durchs Dorf. Ich fürchte, Obelix hat recht und ich habe Angst, dass diese Maestria uns nur Unfrieden bringt. Na, erst schreien, wenn es weh tut, Asterix. Von jetzt an kannst du ihn selber verkaufen, dein nichtsischen Kind. Aua. Der wagt es mir zu sagen, mit meinen neuen Pünktchenhosen sehe ich aus wie er, als er Masern hatte. Ganz neue Probleme. Aber was soll ich denn machen ohne meine Hosen? Den Abwasch, Methusalixchen, den Abwasch. Wo wird das enden? Du bist genauso rückständig wie dein Vater. Hab ich's nicht gesagt? Komm, lass uns über all das mit Majestix reden. Nein, Miene. Gute Miene, nicht mein Schild. Mein Schild bleibt hier. Dein Schild ist auch mein Schild. Nur weil ihr jetzt die Hosen anhabt, habt ihr noch längst nicht unseren männlich stolzen Habitus. Ihr Mannweiber! Kurz darauf tagt der Rat der Weisen in der Hütte des Chefs. Bevor sich die Lage noch mehr zuspitzt, muss man diesem Barden sagen, dass er unerwünscht ist und das Dorf verlassen soll. Ich sehe nur einen Krieger, der so stolz und tapfer ist und ihm das verkünden kann. Wen? Dich, Asterix. Ich bin nicht stolzer und tapferer als die anderen. Und ich wäre sehr ungeeignet für diese Mission. Also der spielt der Asterix. Kommt immer drauf an, in welchem Ton man die Leute anspricht. Hallo, Ehrenhaft und stark! Wo gehst du hin, Asterix? Warte mal. Warum ausgerechnet ich? Schließlich bin ich Junggeselle und das Ganze geht mich doch überhaupt nichts an. Manchmal beneide ich Trobatix, der es vorgezogen hat, mitten im tiefen Wald zu leben. Oh, oh, oh, oh. Da ist sie schon. Madame, man schickt mich, euch zu sagen, dass... Ah, ihr seid der Kleine, der keine Angst vor den Großen hat. Ihr gefällt mir gut. Ich wollte übrigens auch gerade mit euch sprechen. Also, ich soll euch sagen... Ihr seid Junggeselle, habe ich gehört. Ihr lebt also allein? Ja, ja, ja. Obwohl es manchmal vorkommt, dass ich meine Hütte mit Obelix teile. Mit Obelix, ja, wenn er sich langweilt. Wieso fragt ihr? Also folgendes. Bis meine Hütte wieder aufgebaut ist, könnt ihr mir eure überlassen und eine Weile in der von eurem Freund Obelix wohnen. Was haltet ihr davon? Also das niemals. Kapiert? Niemals! Schaut euch diesen stolzen kleinen Gallier an, wie ihm der Kamm schwillt. Hey, hey, wollt ihr mich wohl runterlassen? Also, abgemacht. Und vielen Dank für eure spontane Hilfsbereitschaft. Ich hab mich einfach einfangen lassen wie ein Frischling. Nicht allein, dass diese... diese Rossene nicht abziehen will. Sie will auch noch meine Hütte besetzen. Was ist? Zieht sie ab? Aua! Aber ich habe doch gar nichts gemacht. Eure Geschichten interessieren mich nicht mehr. Macht euren Dreck alleine! Wie? Er geht weg? Asterix geht weg? Am Nachmittag vor der Hütte von Majestix, dem Chef. Na, Maestria, gefällt es euch bei uns? Mhm. Ja und nein. Gefällt euch etwas nicht? Na, schaut euch doch mal an. Ihr seid die First Lady dieses Dorfes und beschäftigt euch mit Sticken, statt die Geschicke eures Volkes in die Hand zu nehmen. Ja, ja, ja, aber das macht doch Majestria... Ta-ta-ta-ta-ta. Wer außer euch kennt die wahren Ansprüche der Gallierin? Doch jedenfalls nicht dieses angegraute Wildschwein. Was höre ich da? Es gibt Wildschwein zum Essen? Ich ziehe es vor zu gehen. Wartet, Maestria. Na, wer hat denn da ein dickes Wildschwein gebraten? Für sein liebes kleines Schnäuzchen. Ich bin nicht deine Sklavin! Überhaupt, komm mal, ich habe mit dir zu reden. Au weh, was habe ich denn jetzt wieder verbrochen? Einstehendes. Von jetzt an sitze ich ebenfalls im Dorfrat. Ich bin doch die Frau des Chefs, oder? Genau. Und der Chef hier bin ich. Na ja? Jawohl. Au! Wenn dem so ist, dann verlasse ich das Dorf. Mach du mal jetzt. Ich bin das Opfer eines Staatsstreichs. Angezettelt von dieser... Lutetierin. Daher gehe ich ins politische Exil. Aha, aha. Und wo gehst du hin? In den Wald. Ich tue mich mit Trubadix zusammen. Aber es gehört sich doch nicht einfach abzuhauen. Schnell, schnell. Wir müssen Miraculix unseren Druiden verständigen. Ja, du kommst gerade recht. Ja. Hör mal zu. Asterix, die läuft mir überall nach. Obelix, denk an dein gutes Benehmen. Lasst uns die Kompetenzen richtig verteilen. Von jetzt an wird Obelix für unseren neuen Chef kochen. Bitte? Ja, endlich kocht einer für uns. Soll das ein blöder Witz sein? Beruhig dich doch, Obelix. Lass uns zu Miraculix gehen. Minuten später in der Hütte von Miraculix, dem Druiden. Miraculix, Majestix hat uns jetzt auch verlassen. Diese Maestria ist wirklich gefährlich, oh Miraculix. Das stimmt, aber die Dorfbewohner können frei wählen, Asterix. Wenn sie sich für gute Miene als Chef entschieden haben, müssen wir uns dem beugen. Ich verstehe das nicht, Asterix. Warum lassen wir uns das gefallen? Diese Entscheidung ist sicher nur der Ausdruck einer Minderheit. Auch organisieren wir doch eine Volksabstimmung. Ach, das ist ja alles fürchterlich kompliziert. So soll es geschehen. Und so geschieht es. Wir stimmen frei darüber ab und stellen fest, ob Gute Miene oder Majestix unser Chef sein soll. Jeder von uns geht jetzt einzeln in die Hütte und wirft in dieses Fässchen einen Kieselstein, mit dem er seine Wahl kundtut. Weiß für Gute Miene, gelb für Majestix. Aber warum denn so verkompliziert, wo es doch so einfach ist, per Handheben abzustimmen? Das stimmt. Ja, das ist ja richtig. Das ist sehr wichtig. Und mit den Fußen. Also das sieht nicht nach Einstimmigkeit aus. Also ganz einfach. Wir stimmen per Handheben darüber ab, ob wir bestimmen wollen, per Handheben abzustimmen. Diejenigen, die per Handheben abstimmen wollen, mögen die Handheben. Könnte mir vielleicht einer mal was erklären? Gut, gut. Und nun mögen diejenigen, die nicht per Handheben abstimmen wollen, die Handheben. Gar nichts erklärt man mir. Ich bin nur da, weil ich so dekorativ bin. Komm, wohl, ich bin, mir ist das zu viel Handgemenge. Alles, was ich wissen wollte. Ich wasche meine Hände in Unschuld. Ist doch wahr. Mir erklärt nie einer was. Asterix! Asterix! Asterix! Mein stolzer kleiner Gallier, ärgere dich nicht. Das lässt sich doch alles handhaben. Ach, ihr könnt mich gern haben. Mal Hand aufs Herz. Hast du nie daran gedacht, um jemandes Hand anzuhalten? Na hört mal, was geht euch denn das an? Falls ja, wäre ich durchaus disponiert, dir die Hand zum Bund fürs Leben zu reichen. Wie bitte? So könnten wir zusammen die Dinge in die Hand nehmen. Chefs von diesem Dorf werden zum Beispiel. Aha, ach, das steckt hinter euren Ränken. Ihr wollt den Schild des Chefs besteigen. Aber er ist ja noch viel schöner, wenn er wütend ist. Mein stolzer kleiner Gallier. Lass endlich diesen Unsinn, oder ich... Bei allen Göttern. Was habe ich getan? Oh Gott, ich habe eine Frau. Ich habe eine Frau geschlagen. Das darf doch nicht wahr sein. Das bin doch nicht ich. Es tut mir leid. Das wollte ich nicht. Ich bitte euch um Entschuldigung. Das ist das erste Mal. In Zukunft werde ich mich in Acht nehmen vor skrupellosen Zwergen, die unverschämt werden. Asterix, ist dir nicht gut? Es ist schrecklich, Obelix, es ist schrecklich. Ich habe eine Frau geschlagen. Also Römer sind mir lieber, da hat man mehr davon. Ich schäme mich. Wie konnte ich es nur so weit kommen lassen? Ich fand's lustig, zuzugucken. Ach, Obelix, du bist doch doof. Asterix, auf Beschwerde von Maestria hat Gute Miene den Dorfrat einberufen und du sollst noch heute vor ihm erscheinen. Ich fühle, dass auch ich das Dorf bald verlassen muss. Ich übernehme deine Verteidigung gegen diesen pflichtvergessenen Baden. Vertrau mir, Asterix. Und wenig später dann tagt der Dorfrat in Majestix Hütte. Mit der Misshandlung unseres Gastes hast du unsere Gesetze übertreten, Asterix. Deinetwegen wird die gallische Galanterie an Prestige verlieren. Daher verurteilen wir dich dazu, eine Zeit lang außerhalb des Dorfes zu leben, damit du über die Tragweite deines Verhaltens nachdenken kannst. Na gut, ich gehe. auf Nimmerwiederseher. Na bravo! Diejenige, die die Harmonie zerstört hat, die im Dorf herrschte, sitzt im Rat. Während der Held, derjenige, der so viel für den Erhalt der Freiheit getan hat, verbannt wird. Bravo! Wir brauchen keine Helden. Es wäre vernünftiger, den Legionären die Hand zu reichen, die uns so großzügig die Segnungen des römischen Friedens anbieten. Wir brauchen von euch keine Ratschläge, alte Schlange. Und wir keinen von euren Kesseln, alter klappriger Uhu. Na schön, unter diesen Umständen verlasse ich das Dorf. Sie wird von Druiden gekränkt. Also wir hätten Asterix vielleicht nicht so schwer bestrafen dürfen. Und wenn die Römer uns angreifen? Was tun wir dann ohne Zaubertrank? Seid unbesorgt. Die Römer werden den Frieden, den ich ihnen vorschlagen werde, nicht ausschlagen. Unterdessen marschieren Asterix und Miraculix mit Sack und Pack zum Dorfausgang. Jetzt, wo wir das Dorf verlassen, hat Maestria erst recht freie Hand. Gewiss, aber wir werden das Ganze aus nächster Nähe überwachen. Asterix, wir sind... Ich fahre sofort mit... Willst du wirklich mit uns ins Exil, Obelix? Also feststeht, dass Idefix und ich die Büsche mögen. Die sind voller Schweine und Römer. Sag mal, glaubst du, für ein Leben im Wald ist ein Hinkelstein wirklich nötig? Man weiß ja nie, wozu man ihn brauchen kann. Gehen wir. Ja, wie du meinst. Ich bin aber doch sehr überrascht, dass die Männer im Dorf so apathisch sind und gar nicht reagieren. Setzen wir uns in ihre Lage. Sie haben familiäre Zwänge. Wir Junggesellen dagegen sind frei. Asterix. Da sind sie ja alle. Ja, was haben die denn? Wir kommen natürlich mit euch. Wir machen uns nicht zu Sklaven unserer Frauen. Was ist eigentlich los, Asterix? Am nächsten Tag entdecken Asterix und Obelix auf einer kleinen Wildschweinjagd etwas Ungeheuerliches. Leise, leise, Obelix, leise, da drüben ist das Römerlager. Geht's los, Asterix? Warte mal, warte. Oh, oh, eine neue Zenturie rückt an. Jetzt wird's lustig. Ich bin Claudius Hindinbus. Ich wünsche, dem Centurio zu sprechen. Ich bin der Centurio. Ich bringe deine Ablösung. Die neue Centurie? Das sind ja alles Frauen. Weiber. Die werden schön dumm gucken, die Römer. Frauen? Du willst uns doch nicht von Frauen ablösen lassen. Was ist denn da so komisch, du hässlicher Wicht? Als dein Mädels! Auf die Runde! Römer und Römer bringen und ohne uns, das ist ungerecht. Aufhören! Sofort aufhören! Das ist mir eine schöne römische Armee. Jetzt braucht ihr nicht mal mehr die Gallier. Die würden sich totlachen, wenn sie euch sehen. Auweia, auweia! Ich hatte dir doch gesagt, du sollst diesen Ort verlassen, Centurio. Unter uns, was soll denn das werden? Komm eben mal zur Seite, ich muss mit dir reden. Ich hatte die Idee, diese Frauen Centurie zu schaffen, um die Gallier zu schlagen und endlich ihr Dorf zu erstürmen. Weil du vielleicht glaubst, dass es diese Matronen besser machen als wir? Die vielgerühmte gallische Galanterie wird die Unbeugsamen immer daran hindern, gegen Frauen zu kämpfen. Selbst wenn sie Uniform tragen. Schon gut, ich hab verstanden. Wir ziehen ab. Kommt nicht mehr in Frage. Jetzt, wo ihr das Geheimnis kennt, hat das ganze Lager Ausgangssperre. Auweia, auweia, auweia. Schnell, schnell, wir müssen unseren Chef benachrichtigen. Ich verstehe das immer noch nicht mit der Liebenswürdigkeit. Kurz darauf treffen sich die unbeugsamen Männer des kleinen gallischen Dorfes im Wald und halten Rat. Also Also, wenn wir gegen diese weiblichen Legionäre kämpfen, verlieren wir unsere Ehre. Und wenn wir sie gewähren lassen, erstürmen sie unser Dorf. Beim Teutates! Wir müssen unsere Weiber vor der Gefahr warnen, die ihnen droht. Wir sind Opfer unseres guten Rufs. Ein Freiwilliger vor! Wer geht ins Dorf? Na, du, Verleinix? Ich zurück ins Dorf? Niemals! Automatix, was ist mit dir? Meine Frau könnte glauben, ich hätte einen Vorwand gefunden, um heimzukommen. Methusalix, unser Veteran. Und wenn ich mir vorstelle, was mich da an Geschirr erwartet. Gallia, unsere Ehre steht auf dem Spiel. Es geht um unsere Frauen. Oh nein, das ist unter aller Würde. Oh, Asterix, ich... Schon gut, ich habe verstanden. Komm, Obelix, wir gehen. Was ist, Obelix? Ist was nicht in Ordnung, Obelix? Das habe ich von Ihnen fix abgeguckt. Wenn er schlechter Laune ist, sieht er so aus. Niemand da. Nein, Teutates, das Dorf sieht verlassen aus. Wie gut, dass wir Idefix nicht mitgenommen haben. Das hat ihm gar nicht gefallen. Hey, sag mal, Kleiner, wo sind denn die ganzen Frauen aus dem Dorf? Die sind alle in der Schule. Wir haben im Moment keinen Unterricht. Das ist klasse. Komm, wir schauen mal nach, Obelix. Ja, wo sind die denn? Weiterhin aus der Kollektion Diorix, nach dem Ensemble Hindelsteinrose, schon allein die Robe Abel zu dolmen. Oh, fantastisch. Also sag mal, das ist ja Wahnsinn. Wahnsinn, eine Modenschau. Und Miraculix sagt, wir dürfen sie nicht verhauen. Was soll das Ganze hier? Aber das ist ja Asterix. Wo sind Männer? Was machen, wie geht es Ihnen? Wo haben Sie sich versteckt? Sklavinnen seid ihr gewesen. Sklavinnen werdet ihr bleiben. Ruhe! Ja. Trete zur Seite. Vielleicht hat Asterix uns etwas mitzuteilen. Es tut mir leid, eure Modenschau unterbrechen zu müssen, aber Majestix hat mich beauftragt, euch zu warnen. Wir wollen hören, was uns das dicke Wildschwein ausrichten lässt. Rat zusammen in meine Hütte. Kurz darauf bei guter Miene. Also vor diesen weiblichen Legionären sind wir machtlos. Also hat Caesar die Schwachstelle der Gallier entdeckt. Ich kenne welche, die nicht immer solche Skrupel gehabt haben. Dann werden wir eben kämpfen. Und wir werden diese Legionärinnen besiegen, weil wir vorher Zaubertrank trinken. Selbst wenn er dick machen sollte. Wir brauchen keinen Zaubertrank. Ich gehe zu diesen Römerinnen hin. Von Frau zu Frau lässt sich leichter Frieden schließen. Oh, ich bitte euch trotzdem, die anderen Dorfbewohnerinnen zu verständigen. Nur eine gewarnte Gallierin ist eine starke Gallierin. Bleibt noch, ihr beiden. Wir haben euch was zu sagen. Ja. Wie geht's Schnäuzelchen aus der Rücks? Du hast dich hoffentlich nicht erkältet. Ja, ja, bring ihn so mit feucht und so kalt. Komm, Obelix. Asterix, sag Verleinix, er soll sich warm anziehen. Die Nächte sind frisch im Wald. Machen wir. Unterdessen marschiert Maestria frohgemut zum Römerlager. Halt, Gallierin! Du bist eine Frau, wie ich. Wir sind also Schwestern. Darum reich mir die Hand, Römerin. Au! Was hast du hier zu suchen, Gallierin? Ich komme, um einen Frieden vorzuschlagen zwischen Rom und dem Dorf der Unbeugsamen. Und das ist der Empfang. Die Unbeugsamen kapitulieren also. Ich hätte nicht gedacht, dass das so einfach und schnell gehen würde. Nicht die Unbeugsamen kapitulieren, sondern ihre Frauen, die sich nach Frieden sehnen. Ach so. Ich brauche den Frieden nicht, den du mir anbietest, Gallierin. Das Dorf wird zerstört und seine Einwohner werden ihre letzten Tage im Tullianum verbringen. Ihr seid nichts als Barbaren. Asterix hat alles beobachtet und fängt Maestria im Wald ab. Ich gratuliere euch zu eurem Mut, Maestria. Das sind doch alles Rüpel. Die sollte man überhaupt nicht beachten. Ihr kennt doch Lutetia, nicht wahr? So ist es. Wieso diese Frage? Weil es diesmal an mir ist, euch einen Vorschlag zu machen. Hört, hört. Ja, ja, hört genau zu. Also, da sind wir uns einig, Maestro, ja? Vollkommen einig, Asterix. So, ich habe mit Maestria Frieden geschlossen. Schau an! Wieder ein Junggeselle weniger. Das musste ja eines Tages kommen. Ja, ja, die Liebe ist eine Himmelsmacht. Was sollen diese albernen Anspielungen? Obelix, du hast uns beobachtet und hier diesen Unfug rum erzählt, stimmt's? Was hast du denn, Obelix? Liebesgeschichten gehen mir immer so zu Herzen. Obelix, ach, ihr seid mir doch zu blöd. Dann gehe ich und erzähle euch nichts von dem Plan, den ich mit Maestria ausgeheckt habe. Oh, na. Die Zenturionen schickt unterdessen eine Patrouille zum kleinen Dorf der unbeugsamen Gallier. Aber schon der Wald ist den Damen nicht unbedingt geheuer. Es gibt sicher eine Menge Viecher in diesem Wald. Ich ekel mich besonders vor Schlangen und Spinnen. Ob es hier Pantoffel gibt? Hey, Trubadix, so schnell, sing mir irgendwas. Was? Machst du Spaß oder meinst du das ernst? Sehr ernst. Ich habe gerade eine Ode komponiert, in einer ganz anderen Richtung. Hör zu und sag mir, was du davon hältst. Also dann los. Oh, ein Ode an die Liebe. Ein Ode. Das ist eine anakreontische Ode mit einer Transzendenz des Dabalismus, auf die ich stolz bin. Es war wunschgemäß grauenvoll. Ich bitte dich bei Gelegenheit wieder darum. So widerfährt es jeder Patrouille, die sich vorwitzig in den Wald wagt. Die Tage vergehen, die Stimmung hängt durch. Jedoch, da soll sich einer keinen Schnupf holen. Oh, das ist stockfinster. Und jetzt regnet es auch noch. Ja. Wir sitzen sozusagen in der Patsche. Ich langweile mich oder habe ich satt? Ich will Wildschweine jagen. Ich will wieder lachen. Aber Kopf hoch. Kopf hoch. Wir haben noch was vor. Ja. Nun, Asterix, erklärst du uns vielleicht mal diese neue Schwärmerei für von Trubadix? Sie haben mir die nötige Zeit gebracht, um einen Plan vorzubereiten. Und worin besteht dieser Plan? Ja, was hast du eigentlich vor? Habt noch ein wenig Geduld. Ich bitte euch nur, in der Nähe des Dorfes auf mich zu warten, ohne dass man euch sieht und ohne einzugreifen. Egal, was kommt und was Obelix und mich angeht. Wir haben noch eine Kleinigkeit zu erledigen. Obelix, kommst du? Kurz darauf erreichen die beiden Freunde das Römerlager. Halt, hier kein Durchgang, Gallier. Denk dran, Obelix, sei galant. Überlass das mal mir, Asterix. Dann komm mal her, du kleine Miezekatze. Wollt ihr mich wohl runterlassen? Ja, soll ich, Asterix? Warte noch damit, Obelix. Alarm! Zur Wache! Was soll das bedeuten, Gallia? Eure Gesetze verbieten euch, gegen Frauen zu kämpfen. Vergesst das nicht. Eben. Wir wollen euch in unserem Dorf empfangen, mit allem Respekt, der euch gebührt. Und ab jetzt wird euch der Himmel gnädig sein. Selbst wenn wir den Blitzen Jupiters die Stirn bieten müssen, wir machen euer Dorf dem Erdboden gleich. Ja, in diesem Fall... Runter von meinen Schultern, vertritt ihr ein bisschen die Beine. Ich will sie tot oder lebendig. Zeigen wir diesen gallischen Barbaren, was die Stärke der römischen Legion ausmacht. Schnelligkeit, Kampfkraft und Disziplin. Zum Angriff! Wenig später stürmt die ganze Zenturie das Dorf der unbeugsamen Gallier. Claudius nimmt den Bus, schlendert hinterher. Mein Jupiter, jetzt geht's in die Vollen. Wieso plötzlich diese Stimme? Was ist denn hier los? Entzückende Reizwäsche, gerade eingetroffen aus Lutetia. Schöne Geschmeide. Centuria, ich befehle dir. Du kommst gerade recht in den Bus. Ich kann mich nicht entscheiden zwischen diesem hier und... Anzugreifen. 50% Rabatt auf jeden Kauf. Sonderangebote bei allen Stocks. Ich befehle euch. Das ist eine Katastrophe. Cäsar wird außer sich sein. Bravo, Asterix. Dein Plan war wunderbar. Dank Maestria und allen Frauen aus dem Dorf haben wir eine ganze römische Zenturie gallisiert. Ich bin ja so unglücklich. Ist das nicht in Ordnung, Obelix? Ja, wir haben in letzter Zeit so wenige römische Legionäre gesehen. Folg mir, Obelix. Wir gehen den Römer überwachen. Der holt sicher Hilfe im befestigten Lager von Aquarium. Vergiss nicht, dieses Lager ist immer noch mit Legionären besetzt. Und zwar, mit männlichen. Ja, worauf warten wir noch? Selbst die gallische Galanterie kann uns in diesem Falle nicht zurückhalten. Komm, Obelix. Ich komme. Wir kümmern uns derweil um die anderen Lager rings ums Dorf. Ich hoffe, es mangelt uns nicht an Zaubertrank. Sei unbesorgt. Das Einzige, woran es uns immer ein bisschen mangeln wird, ist Weisheit. Kurz darauf vor dem Tor des befestigten Lagers von Aquarium. Wer da? Claudius, nimm den Bus. Beauftragter von Julius Cäsar. Worum geht es? Schluss mit der Fragerei. Ich befehle euch, das gallische Dorf zu erstürmen. Das geht nicht. Wieso geht das nicht? Wir haben Ausgangssperre. Hör, Centurio, die Gallier haben ihr Dorf feige verlassen. Es sind nur noch ihre Frauen da, die mit unseren Matronen die Zeit vertändeln. Das ist deine Chance. Und obendrein winken dir Ruhm und Vermögen. Ist das wahr? Das Dorf ist nur von den Gallierinnen besetzt. Ich schwöre es, beim Jupiter. Zu den Waffen, zum Angriff, zum gallischen Dorf! Das ist alles für dich, Obelix. Ja, wirklich? Ja. Klatsch! Greift mich ja nicht an! Ich bin Gesandter von Julius Cäsar. Und wir können ganz normal über die Lage reden. Wir sind ja schließlich zivilisierte Leute. Und da lässt sich doch über alles... Obelix! Zuschlagen? Zuschlagen! Ja? Ei! Wachen! Wir haben schon gespendet! Ihr kriegt noch was raus! Einschlagen! Einschlagen! Es geht los! Es geht los! Der gute Obelix. Er dachte schon, man hätte ihn bei dem Abenteuer vergessen. Also das kann man ihm wirklich schulden. Oh, Obelix, ich hätte schwören können, du wolltest dieses Römerlager komplett niedermähen. Du hast recht. Die hier sind erledigt. Was ist denn das da? Das war das Römerlager. Die Armen. Etwas später dann bei den gallischen Männern mitten im Wald. Ich möchte Verzeih mir, Tobadix, aber durch deine Stimme könnte der Zaubertrank sauer werden. Kopfbewohner, die freie und antike Welt blickt angsterfüllt auf eure starken Schilde, vor denen eine übermächtige Diktatur wird weichen müssen, die nicht davor zurückschreckt, gegen Frauen den Kampf zu führen. Haben alle getrunken? Der Zaubertrank war noch köstlicher als sonst. Die Römer werden darin 3 Sterne sehen. Das ist gewiss. Der Beauftragte von Julius Caesar ist inzwischen im Lager von Barbarorum aufgetaucht. Julius Caesar wird außer sich sein. Das ist sicher. Zum Glück bleibt mir noch die Unterstützung der anderen befestigten Lager. Du scheinst mir durch diese Probleme ganz schön angeschlagen, Landsmann. Eine kleine Stärkung? Ja, danke. Aber wenn möglich, Strohhalm. Die Gallier haben also ihr Dorf feige verlassen, sodass es jetzt nur noch von Frauen und Kindern bewacht wird? Wenn ich es dir sage, Canturio. Ah. Alarm! Die Gallier greifen uns an! Sie kommen! Zum Angriff, Kinderchen! Unterdessen verlässt die Frauenzenturie aus Rom das Dorf der unbeugsamen Gallier. Schwer bepackt und friedlich. Nochmals vielen Dank für eure reizende Gastfreundschaft, meine Damen. Ach, wisst ihr, das war doch selbstverständlich. Und dann kehren auch die Männer ins Dorf zurück. Herr Schmutzige, der Schild steht dir besser als mir. Du weißt, du kannst ihn haben, wann immer du willst, mein Schön. Nichts für ungut, Maestria. Nichts für ungut, Asterix. Ende gut, alles gut. Eine gewisse Freude scheint ganz Rom erfasst zu haben. Naja, fast ganz Rom. Es herrscht eine eigentümlich fröhliche Atmosphäre über Rom, o Cäsar. Schweig, Dummkopf, und pack meine Sachen. Ich verreise für die nächste Zeit in meine Villa auf dem Lande. Um freudig die Rückkehr zum häuslichen Frieden und die Beruhigung der Gemüter zu feiern, hat man schließlich mitten im Dorf das traditionelle Bankett ausgerichtet. Es ist der Ehrentag von Maestria und allen Gallierinnen. Und selbst Trubadix ist zugelassen. Mit bestimmten Auflagen. Ja? Gefällt es euch bei uns, Maestria? Ja und nein. Ich kann es kaum erwarten, wieder in Lutetia zu sein. Übrigens, damit ihr mir verzeiht, habe ich eurem Barden versprochen, ihn mitzunehmen, um ihn Schobix vorzustellen, dem großen Organisator des Festivals von Lutetia. Ich kann es kaum erwarten, groß zu sein, um mich auch zu amüsieren. Ich auch nicht. Und dann werde ich euer Chef, Edge.